Ich liebe euch alle, Gemeinde. Hab euch vermisst. Selbst wenn es nur eine Woche ist, ich vermisse euch trotzdem. Preist den Herrn. Wie geht's euch? Oh, danke. Ich bin ein Jahr jünger. Stärker. Ich fahre auf mit Flügeln wie ein Adler. Seht ihr, das ist Liebe und Respekt, keine Anbetung. Preist den Herrn. Wir beten den Herrn Jesus Christus an und zu ihm hin versammelt sich unsere Gemeinde. Wir versammeln uns allein um ihn, preist den Herrn. Und jedes Mal, wenn du ins Haus Gottes kommst, erwarte etwas. Das hier ist kein Aberglaube, kein Spruch, den sich irgendjemand ausgedacht hat und gesagt hat, ich glaube, das klingt ganz gut. Nein, das ist etwas, das der Herr möchte, dass du es weißt. Wo eine gemeinsame Salbung wirkt, da wird das Empfangen leichter. Da fließt Heilung schneller. Im Gegensatz zum krampfhaften Beten, um etwas zu bekommen. Du merkst einfach, allein in der Gegenwart des Herrn zu sein, unter dieser kollektiven Salbung, ist etwas, das Gott selbst eingesetzt hat. Die Bibel sagt, wie wir die Liebe Christi erkennen. Wir denken oft, Jesus liebt mich, das weiß ich. Ja, das stimmt. Und ja, es gibt diese persönliche Anwendung, die wir immer festhalten sollten. Aber es gibt auch eine Offenbarung dieser Liebe, wenn wir zusammenkommen. In der Bibel steht, dass wir seine Liebe erkennen können. Und zwar wie? Kennst du den Vers? Zusammen mit allen Heiligen. Dieser Ausdruck, mit allen Heiligen. Gemeinsam erleben wir und spüren wir die Liebe Christi auf eine tiefere, größere Weise, als wir es allein könnten. Die Bibel sagt, wie gut und wie angenehm, wie wohltuend, wenn Brüder in Einheit zusammenkommen. Selbst wenn es nur für ein paar Stunden ist, einmal in der Woche, etwas geschieht. Etwas geschieht, das sich auf die kommende Woche auswirkt. Es wird dir etwas mitgegeben, etwas hineingelegt, das du nicht empfangen hättest, wenn du nicht in die Gemeinde gekommen wärst. Erinnerst du dich, als Thomas an einem Sonntag nicht in die Gemeinde kam? Da wurde er zu einem ungläubigen Gläubigen, denn Jesus erschien im Obergemach, und das war damals die Gemeinde, ihr Anfang. Die Gläubigen versammelten sich, um an Jesus zu denken. Er erschien, und Thomas war nicht dabei. Ich weiß nicht, wo er war. Vielleicht ist er beim Netflix-Schauen eingeschlafen und kam einfach nicht rechtzeitig raus aus dem Bett. Jesus erschien früh am Morgen im Obergemach. Und Thomas hat die Begegnung verpasst. Das war an einem Sonntag. Jesus erschien, sehr interessant, von einem Sonntag zum nächsten. In seinen Erscheinungen nach der Auferstehung sehen wir, Jesus erschien immer an Sonntagen. Das zeigt uns etwas. Wenn wir uns versammeln, ist der Herr mitten unter uns. Amen. Also erwarte das. Nicht nur beim Gebet, davor oder danach, für Heilung oder ein Wunder in deinem Leben, sondern erwarte, dass du vom Herrn empfängst, während das Wort gepredigt wird. Erwarte das. Erwarte immer, dass Gott in dir wirkt. Die Bibel sagt, Gott ist es, der in euch wirkt. Und dieses Wirkt steht im Griechischen im fortlaufenden Tempus. Gott ist ständig in dir am Wirken. Gott ist es, der in dir wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen. Was heißt das? Das heißt, Gott schenkt dir die Bereitschaft. Wenn du keine Lust hast, etwas zu tun, kannst du sagen, Herr, wirke in mir. Ich habe keine Lust, das zu tun, was meine Frau von mir will. Vielleicht shoppen gehen. Es gab einmal einen älteren Mann, er war so um die 90 und er schien eine erfolgreiche Ehe zu führen. So sah es jedenfalls für alle um ihn herum aus. Und sie fragten ihn, was ist dein Geheimnis? Uns ist aufgefallen, sagten sie, du nennst deine Frau immer Liebling, Schatz, meine Teuerste, Allerliebste. Dann zog er den Fragenden zur Seite. Seine Frau war gerade nicht in der Nähe und sagte, ganz unter uns, ich habe vor etwa 10 Jahren ihren Namen vergessen. Also, jedes Mal, wenn du kommst, geschieht eine Weitergabe. Es geschieht eine Weitergabe von Weisheit. Jetzt sagen die Ehefrauen zu ihren Männern, du hast mich schon lange nicht mehr beim Namen genannt. Es geschieht eine Weitergabe von Erkenntnis und Unterscheidungsvermögen. In der Bibel gibt es verschiedene Ströme von Weisheit. Da gibt es Sakkalweisheit. In Josua 1, Vers 8 wird sie mit Gelingen übersetzt. Auch wenn es heißt, David verhielt sich weise oder klug, dieses weise Verhalten ist Sakkalweisheit. Dann sagt die Bibel an anderen Stellen, das Volk kam, um die Weisheit Salomos zu hören. Das ist Hakam. Es gibt einen Strom, der Hakam heißt, einen Strom namens Sakkal, einen Strom namens Binah. Es gibt einen Strom namens Yadda, was mit Mada verbunden ist. Von Salomo wird auch gesagt, dass er Mada-Weisheit hatte. Unsere Bibelübersetzungen sagen einfach nur Weisheit, Verständnis, Erkenntnis. Aber im Hebräischen sind das ganz verschiedene Begriffe. Und ich habe mir vorgenommen, euch das mit der Zeit zu erklären. Auch im Griechischen, im Neuen Testament, gibt es offenbar verschiedene Ströme von Weisheit. Da gibt es Phronesis, es gibt Sunesis, Phronesis, Sophia. Wenn du Sophia oder Sophie heißt, das ist das generelle Wort für Weisheit. Sunesis bedeutet, man kann zwei und zwei zusammenzählen, Zusammenhänge erkennen. Und die Bibel sagt, all diese Weisheit kommt von Gott. Das brauchen wir gerade in diesen Tagen unbedingt, Leute, Weisheit. In der Bibel steht, wie groß ist deine Güte? Wie groß ist deine Güte, die du denen bereithältst, die dich ehren? Wie gut ist diese Güte? Wie reich? Wie herrlich ist diese Güte? Wie wunderbar ist die Güte, die er für uns bereithält? Bereithalten heißt was? Es bedeutet, dass Gott sie irgendwo im Himmel für dich reserviert hat, für die Zeit deiner Not. Jedes Mal, wenn du ein Bedürfnis hast, hat er Güte bereitgelegt für genau diese Not. Sie ist für dich bestimmt und sie ist im Überfluss vorhanden. Sie ist mehr als genug. Sie ist überfließend. Er hat sie für dich bereitgelegt. Denk mal darüber nach. Selbst im Natürlichen ist Gott so gut. Er hat diese Erde erschaffen und dann hat er Gutes in sie hineingelegt. Gutes, das wir bis heute entdecken. Über viele Jahrzehnte, über Jahrhunderte hinweg, lebten die Menschen zum Beispiel mit Walöl. Man gewann Öl aus Walen, um Lampen zu erleuchten. Und so wurden viele Wale getötet. Denn man hatte damals noch nicht die Technologie oder die Weisheit, nicht die Sunesis, um zu erkennen, dass es Elektrizität gibt, dass Strom in der Luft ist, Strom im Wasser. Bis der Mensch schließlich Wasserkraft entdeckte. Aber dieser Fluss, der da fließt, aus dem wir Strom gewinnen, mit dem ganze Städte beleuchtet werden, dieser Fluss war die ganze Zeit da. Die Energie war vorhanden. Selbst in den Jahrhunderten, die man die dunklen Jahrhunderte nennt, oder noch davor, bis hin zur Industrialisierung und darüber hinaus. Man entdeckte immer mehr das Gute, das Gott bereits in diese Erde hineingelegt hat. Wie viel mehr hat er gute geistliche Dinge für seine Kinder bereitgelegt? Er hat sie für uns aufbewahrt. Warum? Damit du weißt, auch bei Herausforderungen ist mehr Gutes als Schlechtes in deinem Leben. Und es liegt an dir, zu Gott zu kommen und zu empfangen. Genau das will ich heute mit euch allen teilen. Ich glaube, das wird euch ermutigen, nicht zum Rat der Gottlosen zu greifen. Die Bibel sagt in Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Es heißt nicht der Bösen, sondern der Gottlosen. Meine Tochter hat mir vor ein paar Tagen eine Frage gestellt. Sie war bei der Arbeit und schrieb mir eine Nachricht. Sie fragte, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gottlosen und Bösen? An manchen Stellen spricht die Bibel ja von den Bösen, oder? Also schrieb ich ihr zurück und sagte, wir sind alle Sünder, okay? Ich spreche jetzt allgemein. Natürlich sind wir wiedergeboren, gerecht gemacht. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Aber grundsätzlich ist die ganze Welt sündig. Doch es gibt unterschiedliche Arten von Sündern. Es gibt anständige Sünder. Das heißt, sie wirken äußerlich anständig. Sie haben Manieren. Sie verhalten sich korrekt. Sie scheinen niemandem weh zu tun. Sie nutzen niemanden aus. Aber was im Herzen passiert, die Motive, aus denen sie handeln, das sieht niemand. Was sie hinter den Kulissen planen, sieht keiner. Was sie hinter verschlossenen Türen tun, niemand weiß es, richtig? Also es gibt anständige Sünder. Sünde ist Sünde, merkt euch das. Niemand kann Sünde aus eigener Kraft überwinden, okay? Menschen können nach außen moralisch wirken, weil sie so aufgewachsen sind, dass es ihnen peinlich ist, unmoralisch zu erscheinen, in der Öffentlichkeit. Privat können sie trotzdem unmoralisch sein, aber öffentlich schämen sie sich. Und dann gibt es andere, denen ist es völlig egal. Sie sind unmoralisch im Privaten und im Öffentlichen. Das sind die törichten Sünder. Nicht alle Sünder sind töricht. Richtig? Und dann gibt es Sünder, die einfach nur böse sind. Das sind die, die wir als Terroristen bezeichnen würden. Menschen, die es darauf abgesehen haben, zu morden. Serienmörder, Kinderschänder. Einfach nur böse. Sie planen das Böse. Sie stehen morgens auf und sind erst zufrieden, wenn sie etwas Böses getan haben. Und ja, sie sind Sünder, aber weißt du was? Jeder Mensch ist ein Sünder. Wenn du mal in ein Leichenschauhaus gehst, du siehst dort Leichen, ja? Tote Körper. Manche sind in edle Anzüge gekleidet, wahrscheinlich über $1000 wert. Wirklich schick. Und dann gibt es andere, die tragen nur ein Unterhemd oder ein T-Shirt. Sie konnten sich keinen Anzug leisten. Aber mein Freund, beide sind tot. Verstehst du? Jesus kam nicht, um schlechte Menschen zu guten Menschen zu machen. Er kam, um tote Menschen lebendig zu machen. Neugeboren. Halleluja, preis den Herrn. Preis den Namen von Jesus. Also, lasst uns direkt eintauchen ins Wort Gottes und schauen, was Gott heute für uns bereithält. Lasst uns 1. Könige 10 anschauen. So war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Ich möchte, dass ihr Salomo betrachtet, denn das ist eine Art, wie man die Bibel studieren kann. Ich liebe es zu lehren, wie man die Bibel studiert. Ein Prinzip beim Lesen des Alten Testaments ist, lies es nicht nur als Geschichte und denk, okay, machen wir eine Charakterstudie. Das ist okay und hat seinen Platz. Aber die beste Weise, die Jesus uns gelehrt hat, das Alte Testament zu lesen, zeigt sich auf dem Weg nach Emmaus. Als er auferstanden war, an einem Sonntag, war er mit 2 Jüngern unterwegs. Und es heißt, er begann bei Mose. Das sind die ersten 5 Bücher der Bibel, die Tora, oder im Griechischen das Pentateuch. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Er ging das Gesetz und die Propheten durch. Tatsächlich sprach er weniger über das Gesetz, sondern mehr über die Propheten. Und er legte ihnen alles aus, was in den Schriften über ihn steht. Das heißt, du kannst Jesus finden, sogar in den 5 Büchern Mose. Auch wenn da so viel Gesetz drin steht, in 3. Mose, 4. Mose und 5. Mose. 1. Mose enthält mehr Erzählungen, wahre Begebenheiten, die wirklich passiert sind. Aber trotzdem, auch in den Gesetzesbüchern findet man Jesus. Zum Beispiel in der Geschichte von Josef. Josef ist wahrscheinlich das klarste Bild auf Jesus. Ein Sohn, geliebt vom Vater, abgelehnt von seinen Brüdern. Sie waren eifersüchtig auf ihn. In eine Grube geworfen, dem Tod überlassen. Sein Gewand wurde zum Beweis für seinen vermeintlichen Tod, auch wenn es ein falscher Beweis war. Aber der Vater glaubte es. Genauso war es bei Jesus. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und die Ablehnung durch seine Brüder wurde was? Zur Quelle des Reichtums, des Brotes, der Versorgung für die Welt der Heiden. 2000 Jahre lang haben die Juden den Herrn Jesus Christus, ihren Bruder, abgelehnt. Und Jesus wurde zum Reichtum, zur Versorgung, zur Weisheit, zum Brot für die ganze Welt der Nichtjuden, für alle, die an ihn glauben. Könnt ihr einmal kräftig Amen sagen? Josef machte den Pharao und Ägypten reich. Nicht Kanaan, das gelobte Land, sondern Ägypten. Genauso ist es mit uns. Wir leben in dieser Welt. Und es gibt eine Weisheit von Gott, die Gott uns gibt. Gott möchte, dass du deinen Chef bereicherst. Die Weisheit, die Gott dir schenkt, ist nicht nur dazu da, dass du dich tagelang ins Bibelstudium vergräbst. Ja, du sollst die Bibel studieren, aber nicht während deiner Arbeitszeit. Wenn dein Chef dich bezahlt, dann mach da nicht dein eigenes Ding. Oder selbst wenn du nicht die Bibel liest, aber während deiner Arbeitszeit dein eigenes Geschäft betreibst, das ist falsch. Das ist moralisch nicht in Ordnung. Die beste Haltung ist, dass du deine Arbeit von Herzen tust, als für den Herrn und nicht für Menschen, aber dabei deinen Chef bereicherst. Nicht mit Augendienerei, also nur dann, wenn er zuschaut, sondern auch dann, wenn er nicht da ist, von Herzen, im Bewusstsein, das ist die Haltung, die Gott ehrt. Josef hat den Pharao bereichert. Und dadurch wurde er in die Position gebracht, viele zu retten. Preis den Herrn. Dann kam der Moment, in dem der Pharao einen Traum hatte und keiner konnte ihn deuten. Josef trat hervor und deutete den Traum. Es würden 7 Jahre des Überflusses kommen, gefolgt von 7 Jahren Hungersnot. Und dann sagte er etwas, das gar nicht direkt im Traum enthalten war. Er sagte: Pharao, mein Rat ist, such dir einen weisen und einsichtsvollen Mann, den du über die 7 Jahre des Überflusses setzen kannst, der das Brot spart, die Nahrung einlagert, Vorräte anlegt, sodass in den 7 Jahren der Hungersnot genug da ist. Der Pharao antwortete: Wie könnten wir jemanden finden, der so weise und einsichtig ist wie du? Josef hat sich also selbst empfohlen, ohne sich selbst zu bewerben. All die Weisheit, die Gott dir geben kann, auch für deinen Arbeitsplatz, ist in seinem Wort zu finden. Die Wörter, die im Hebräischen hier verwendet werden, für weise und einsichtig, sind Hakam und Bin. Sogar der Pharao wiederholt, was Josef gesagt hat. Wie könnten wir einen finden, der so Hakam und Bin ist wie du, so weise und einsichtig? So wurde Josef befördert. Direkt aus dem Gefängnis zum Thron, an die Seite des Königs. Kein Mensch im ganzen Land stand nun über ihm, außer dem Pharao selbst. So weit wurde er erhoben. Das ist ein Bild unseres Herrn Jesus. Er stieg hinab, hinab, hinab, bis zum Tod am Kreuz. Und dann hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen steht, damit sich im Namen von Jesus jedes Knie beuge, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und er kommt wieder. Er kommt zurück, zuerst für die Seinen. Das ist die Entrückung. Er kommt, um die Seinen zu sich zu holen. Diese Lehre steht in der Bibel. Das Wort für Entrücken ist Harpazo. Er wird uns plötzlich wegreißen. Es wird sehr schnell geschehen, in einem Augenblick. Die Welt wird uns nicht langsam aufsteigen sehen. Wir werden einfach verschwunden sein. Aber aus unserer Perspektive sehen wir, wie wir hinaufgenommen werden. Und wir sehen uns selbst in einem neuen Körper. Ein Körper, der nie altert, nie vergeht, nie stirbt. Für immer jung, für immer stark. Und wir werden ewig in diesem Körper leben. Das ist der unverwesliche Leib. Und wir werden uns großartig fühlen. Nie wieder Langeweile, Depression oder Angst. Keine Sorge mehr. Ein Kind, das jetzt noch behindert ist, wird dann völlig gesund sein. Wir sehen unsere Lieben und die Krankheit ist weg. Und wir werden überrascht sein. Unser Vater ist genauso jung wie wir. Unsere Mutter auch. Wir sind alle Brüder und Schwestern im Himmel. Wenn das die ganze Predigt wäre, würden wir heimgehen und sagen: Das war gut, wir sind glücklich. Amen. Erwarte, dass Gott dir das gibt, was du brauchst, während das Wort gepredigt wird. Eine der Hauptweisen, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, und ich glaube, das ist die wichtigste, ist diese. Wenn du das Alte Testament studierst, sieh Jesus. Finde Jesus. Josef nahm sich eine heidnische Braut. Erinnerst du dich? Sie hieß Asenat. Seit 2000 Jahren ist die Braut von Jesus die Gemeinde. Das sind du und ich. Wir Männer sind so gesegnet, wir dürfen sowohl Bräutigam als auch Braut sein. Wir sind die Braut Christi. Und weißt du, wenn Gott das Wort Braut gebraucht, dann will er dir damit zeigen, da ist Liebe, Intimität, da ist Romantik. Romantik mit dem König der Könige, dem Herrn aller Herren. Unsere Beziehung zu ihm ist nicht wie die eines Bürgers zum Präsidenten oder eines Bürgers zur Regierung, nein. Wir sind mit dem König verheiratet und er liebt uns. Wir sind die Braut Christi. Und die Braut Christi war in den letzten 2000 Jahren zum größten Teil nicht jüdisch, obwohl Jesus als Jude kam. Seine eigenen Leute nahmen ihn nicht an. Aber Gott hat Israel nicht vergessen. Gott wird sich ihnen wieder zuwenden, sie retten, sie wiederherstellen. Die Bibel sagt, ganz Israel wird gerettet werden. Im Moment ist Israel noch zum Teil Verstockung widerfahren. Das steht in der Bibel, okay? Aber die Bibel sagt auch, bildet euch nichts ein. Denkt daran, ihr erfreut euch jetzt am Saft der Kraft, dem Reichtum des Ölbaums. Ihr wart wilde Ölzweige. Ihr wurdet eingepfropft in den echten Ölbaum. Und jetzt seid ihr Nutznießer dieser Fülle, des Reichtums, des Fetts dieses Baumes. Aber rühmt euch nicht gegen die natürlichen Zweige. Amen. Also noch einmal, wer war die Braut von Jesus in den letzten 2000 Jahren? Vor allem wer? Heiden. Heiden heißt nicht Juden. Ganz gleich, ob du Amerikaner bist, Singapurer, Vietnamese, Japaner oder Europäer, das spielt keine Rolle. Wenn du kein Jude bist, bist du Heide. Wenn Gott heute auf die Erde schaut, sieht er drei Gruppen, Juden, Heiden und die Gemeinde. Wir in der Gemeinde sind völlig neue Menschen, keine Juden, keine Heiden, keine Ethnie, sondern eine neue Schöpfung in Christus. Die Bibel sagt, gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Gott sieht also nur drei Gruppen. Aber manchmal, um einen Punkt zu erklären, sagen wir Dinge wie, wir sind Sünder, obwohl das eigentlich nicht mehr stimmt, richtig? Ich habe vorhin gesagt, wir sind Heiden, aber eigentlich sind wir das nicht mehr. Wir sind die Gemeinde. Doch um etwas zu erklären, sage ich manchmal, die Braut Christi bestand überwiegend aus Heiden, zumindest am Anfang. Versteht ihr? Also, wenn wir Salomo betrachten, da heißt es, dass Salomo größer an Reichtum und Weisheit war als andere. Das Bild, das Salomo als König abgibt, was für ein königlicher, was für ein reicher König er war, ist ein Bild unseres Herrn Jesus Christus. Bis Kapitel 10 im ersten Buch der Könige. Ab Kapitel 11 sehen wir Salomo, wie er tatsächlich war. Er fiel. Er liebte viele fremde Frauen und sie lenkten sein Herz im Alter vom Herrn ab. Das ist kein Bild von Jesus. Genauso wie bei Josef und anderen. Sie sind keine vollkommenen Bilder. Aber überall dort, wo sie in der Spur Gottes leben, sind sie Sinnbilder, die auf Christus weisen. Kannst du dir vorstellen, wie Jesus nach seiner Auferstehung auf dem Weg nach Emmaus mit den Jüngern spricht? Zuerst über Josef, dann über Mose und die Propheten. Und später im Obergemach vielleicht auch über Salomo. Die Bibel sagt, er erklärte ihnen aus dem Gesetz und den Propheten, was ihn betrifft. Salomo war sicher dabei. Ein Bild, das auf ihn weist. Also lasst uns Salomo als Bild unseres Herrn Jesus sehen. Immerhin ist Jesus der König der Könige. Und er selbst sagt, siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Er hat sich also selbst mit Salomo verglichen. Manche fragen mich, Pastor Prinz, glaubst du, dass Salomo verloren gegangen ist? Ich glaube das nicht. Ja, sein Ende war nicht gut, aber ich glaube an die ewige Errettung. Denn sonst hätte Jesus niemals die Formulierung verwendet, hier ist einer, der größer ist als Salomo, wenn Salomo für immer verloren wäre. Also hier steht, so war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. In der Bibel steht auch, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wie ich vorhin sagte, selbst im Natürlichen hat Gott Reichtum bereitgelegt. Zum Beispiel Elektrizität, Medikamente, sogar in der Rinde und in den Blättern der Bäume. Und viele dieser Dinge sind noch gar nicht entdeckt. Wir haben nur einen Bruchteil der natürlichen Heilmittel erschlossen, die in Pflanzen und Bäumen enthalten sind. Gott sei Dank für das, was schon entdeckt wurde. Es hat der Menschheit geholfen, etwa Chinin gegen Malaria. Doch zugleich roden Menschen die Wälder und zerstören die Bäume. Das ist die natürliche Seite. Aber ob im Natürlichen oder im Geistlichen, Gott hat Güte für uns bereitgelegt. Und alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die du brauchst, für dein geistliches Leben, aber auch für dein praktisches Leben, in der Kindererziehung, in deiner Ehe, in deinen Entscheidungen, all diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis, weißt du, wo du sie findest? Nicht in New Age-Lehren, nicht bei den Experten, die du auf YouTube oder in ihren Podcasts hörst. Denn heute gibt es so viele Ratschläge und genauso viele Widersprüche. Und die Bibel sagt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Es heißt nicht der Bösen, sondern der Gottlosen. Sie können anständig wirken, sie können äußerlich perfekt auftreten, in ihrem Beruf, in dem, was sie tun. Wenn ich perfekt sage, meine ich, so scheint es nach außen. Aber sie haben nicht Christus. Und du kannst nicht erwarten, dass göttliche Weisheit aus einem Mund kommt, der nicht Christus gehört. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Ja, sie haben Rat, aber dieser Rat kommt nicht von Gott. Gott hat also nicht gesagt, der Rat der Bösen, es heißt der Rat der Gottlosen. Und doch greifen wir zu Büchern, Materialien und Ressourcen von Menschen, die Gott gar nicht kennen. Stimmt's? Sie verfügen vielleicht über natürliche Weisheit. Sie sprechen aus Erfahrung, ja. Vieles, was sie sagen, basiert auf dem, was sie erlebt haben. Aber was im Jahr 2000 funktioniert hat, funktioniert vielleicht 2027 nicht mehr. Gott bereitet dich auf die Zukunft vor. Amen. Und ganz gleich, ob wir nostalgisch auf die Vergangenheit zurückblicken oder nicht, weißt du was? Gott bereitet dich auf das vor, was vor dir liegt. Und er hat Güte für dich bereitgelegt. Es ist, als würde Gott sagen, wenn du nur wüsstest, was ich alles für dich aufbewahrt habe. Stell dir Jakob vor, wie er weint. Wie er weint, nachdem seine Söhne ihn betrogen haben, indem sie ihm Josefs Gewand bringen, durchtränkt mit Blut. Aber es war nicht das Blut von Josef. Sie hatten ein Ziegenböckchen geschlachtet und das Blut über das Gewand gegossen. In Wahrheit hatten sie Josef verkauft. Sie sagten ihrem Vater, ein wildes Tier hat deinen Sohn zerrissen, nicht unseren Bruder. Genauso wie der ältere Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn sagte, dein Sohn ist zurückgekommen, nicht mein Bruder. Dein Sohn hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Und der Vater, Jakob, weinte. Und weißt du noch, was er sagte? Alle diese Dinge sind gegen mich. Amen. Oh Jakob, wenn du nur wüsstest, wie groß die Güte ist, die Gott für dich vorbereitet hat. Wenn du nur sehen könntest, dass dein Sohn, obwohl der Weg dorthin schrecklich war, ja, er wurde von seinen Brüdern verraten, als Sklave verkauft, landete in Ägypten. Dass selbst dort Gottes Güte auf ihn wartete. Durch die Weisheit Gottes stieg Josef auf. Amen. Halleluja. Halleluja. Warum steht das in der Bibel? Weil Gott möchte, dass du weißt, auch du kannst das erleben. Amen. Ganz gleich, wie deine Umstände gerade aussehen. Vielleicht sagst du oder jemand, den du liebst, alles ist gegen mich, es ist aussichtslos. Himmel nochmal, was passiert da oben? Wir sind ja ziemlich dramatisch, oder? Es ist vorbei, Schluss. Kaputt. Wie auch immer du es ausdrückst, aber Gott hat etwas vorbereitet. Vergiss nicht die Güte, die er für dich bereithält. Als Josef im Gefängnis war, hätte er denken können, was mache ich hier? Ich bin zwar von meinem Vater geliebt, aber meine Brüder haben mich verstoßen. Er hätte verbittert sein können, aber weißt du was? Der Herr war mit ihm. Woher ich das weiß? Weil niemand sonst im Haus war, als er als Sklave diente. Erinnerst du dich? Und dann kam die Frau von Potiphar, die versuchte, ihn zu verführen. Und was sagte Josef? Wie könnte ich diese große Bosheit gegen Gott tun? Er war sich der Gegenwart Gottes bewusst. Menschlich gesehen hätte er sagen können, wenn ich nachgebe, bin ich in einer besseren Position. Vielleicht gefällt das den einflussreichen Leuten, vielleicht komme ich dadurch voran. Aber warum manipulieren, wenn du Gott auf deiner Seite hast? Wenn du dich durch Manipulation nach oben bringen musst, dann musst du dich auch durch Manipulation dort halten. Dann schaust du ständig über die Schulter, musst dich absichern, hast Angst, dass jemand dir deinen Platz wegnimmt oder dir in den Rücken fällt. Du bist nie wirklich ruhig. Aber wenn Gott dich befördert, dann geschieht es in völliger Ruhe. Und Gott tut es auf vollkommene Weise, vor den Augen dessen, der wirklich zählt, vor dem Pharao selbst. Also geh den Weg Gottes, sag Nein zur Versuchung, und es wartet schon eine Beförderung auf dich. Hast du bemerkt, dass Josef zwar Träume hatte, aber sie zunächst nicht auslegen konnte? He was not able to interpret. Aber nachdem er der Versuchung widerstanden hatte, aus Liebe zu Gott, kam die Fähigkeit zur Deutung. Ganz klar, du kannst es sehen. Nachdem er gelernt hatte, der Sünde zu widerstehen, kam die Gabe, Träume auszulegen. Es gibt also einen Bereich, in dem Heiligkeit, echte, gelebte Heiligkeit, deine geistliche Wahrnehmung schärft. Du wirst klarer, empfindsamer, du bekommst Unterscheidungskraft. Wenn du hingegen dem Fleisch nachgibst, dann bist du zwar in Gottes Augen immer noch gerecht in Christus, aber praktisch gesehen lebst du wie ein besiegter Gerechter, so wie Lot. In der Geschichte von Abraham gibt es zwei Gerechte. Abraham wurde als gerecht bezeichnet und in 2. Petrus wird Lot ebenfalls als gerecht bezeichnet. Lot war Abrahams Neffe. Er verlor seine Familie, seine Frau, seine Töchter schliefen mit ihm, sein Ende war tragisch. Dennoch war er gerecht. Aber ich will nicht wie Lot sein, sondern wie Abraham. Ich bin nicht mit Lots Segnungen gesegnet, sondern mit Abrahams. Wenn du Nein sagst zur Versuchung, wartet eine Beförderung auf dich. Wenn du Ja sagst, verlierst du diese Beförderung, dann geht sie an jemand anderen. Und eines Tages wirst du zurückblicken und der Herr wird dir zeigen, dass das eigentlich für dich gedacht war, aber du hast es abgelehnt. Du fragst, Pastor Prince, gibt es so etwas, dass Gott jemand anderem gibt, was für mich bestimmt war? Ja, denk an Judas. Judas verriet Jesus. In Apostelgeschichte 1 steht, sein Amt empfange ein anderer. Nicht irgendein neues Amt, nicht ein anderes Amt, sein Amt. Gott hat es jemand anderem gegeben. Die Güte, die Gott für dich bereitgelegt hat, überlass sie nicht jemand anderem. Sie ist für dich bestimmt. Preis den Herrn. Zurück zu Salomo. Und alle Welt suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott ins Herz gegeben hatte. Erinnere dich daran, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Alle Schätze, aller Reichtum an Weisheit und Erkenntnis sind in Christus. Im Natürlichen war Salomo der reichste Mann seiner Zeit, wahrscheinlich der reichste Mensch, der jemals gelebt hat. Wenn man seinen Reichtum nach heutigen Maßstäben umrechnet, Wechselkurse einbezieht, Inflation berücksichtigt, er wäre ein Billionär, ein Multibillionär. Und das ist nur das, was die Bibel über seinen Reichtum offenbart. Aber geistlich gesehen haben wir weit größeren Reichtum. Alle Schätze, aller Reichtum an Weisheit und Erkenntnis sind in Christus. Beachte aber, sie sind verborgen. Verborgen nicht vor uns, sondern vor dem Feind. Deshalb können Menschen dieser Welt darauf nicht zugreifen. Deshalb kann die Welt diese Schätze nicht sehen. Deshalb kann dir ChatGPT diese Weisheit auch nicht geben, die nur Gott geben kann. Amen. Das Lustige, und ich finde, es ist einer der größten paradoxen Momente im digitalen Zeitalter, ist doch, jetzt musst du einem Roboter beweisen, dass du ein Mensch bist und kein Roboter. Du willst irgendwo etwas beantragen, etwas ausfüllen, und ein Roboter fragt dich, ob du kein Roboter bist. Das, mein Freund, ist Rückschritt, nicht Fortschritt. Amen. Dann heißt es, und alle Welt suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott ins Herz gegeben hatte. Sinnbildlich betrachtet, Gott will, dass wir zu Jesus kommen, um seine Weisheit zu empfangen. Genau darauf möchte ich jetzt hinaus. Die Schätze sind alle in Christus. Wenn du um Weisheit bittest, möchte Gott, dass du weißt, die Schätze der Weisheit sind nicht in dir. Sie sind in Christus. Das bedeutet, wenn du Weisheit brauchst, musst du zu ihm kommen. Jedes Mal, wenn du Weisheit brauchst, geh zu Jesus. Bitte ihn um Weisheit. Preis den Herrn. Mach es dir zur Gewohnheit, ihn um Weisheit zu bitten. Diese Wahrheit zeigt sich auch bei Salomo. Die Weisheit lag in ihm. Sie war in Salomo. Sie war ihm anvertraut. Andere Menschen konnten nicht einfach sagen, gib mir einen Teil davon, dann habe ich sie auch, automatisch. Nein, sie mussten sich auf den Weg machen. Sie mussten Salomo aufsuchen. Ganz gleich, ob sie aus China kamen, aus Indien, aus Europa. Sie mussten zu Salomo kommen, um seine Weisheit zu hören. Denn sie war ihm gegeben. Und genauso ist es bei Christus. Auch wir müssen zu ihm kommen. Er ist die Weisheit Gottes. Wenn Gott dir einfach ein Paket an Weisheit geben würde, sagen wir, eine Portion, die 6 Monate reicht, dann würdest du nicht mehr zu Jesus zurückkehren. Dann würdest du nicht mehr zur Gemeinde kommen. Du würdest sagen, ich schaue online. Ich treffe oft Leute, die sagen, ich gehe nicht in die Gemeinde, ich schaue online. Bitte verstehe, das tust du nicht für uns. Du tust es für dich selbst, für deine geistliche Gesundheit, für deine seelische und sogar für deine körperliche Gesundheit. Wir müssen regelmäßig zu Jesus kommen, denn Gott gibt dir nicht einfach ein Vorratspaket an Weisheit für das ganze Jahr. Ein weiser Vater, dessen Sohn im Ausland studiert, gibt ihm nicht das ganze Geld fürs Jahr. Er gibt ihm jeden Monat einen Betrag, damit der Sohn sich meldet. Und wenn das Geld mal früher zur Neige geht, dann ruft er an. Und der Vater freut sich. Ruf mich an, sprich mit mir. Denn sonst würde sich der Sohn vielleicht gar nicht melden. Das ist ein weiser Vater. Wenn du deinem Sohn alles auf einmal gibst, hörst du nie wieder seine Stimme. Ich spreche hier natürlich allgemein. Aber du verstehst, was ich meine. Und alle Welt suchte das Angesicht Salomos. Seine Gegenwart war gleichbedeutend mit Weisheit, denn die Weisheit ist der Herr Jesus selbst. Ich weiß, viele von euch kennen Jesus als Herrn, als Retter, als guten Hirten. Aber ich wünsche mir, dass ihr ihn auch als Weisheit erkennt. Denn die Weisheit Gottes in Person ist unser Herr Jesus selbst. Wenn es im Buch der Sprüche heißt, ich, die Weisheit, war da von Anfang an, ich war täglich seine Wonne, also die Wonne des Vaters, dann spricht dort Jesus. Die Bibel sagt in Sprüche 3, wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt, denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Ich habe neulich gelesen, ich glaube, es war letzten Monat oder vielleicht vor 2 Monaten, dass in Saudi-Arabien ein gewaltiger Goldfund gemacht wurde. Milliarden und Abermilliarden an Gold unter der Erde. Saudi-Arabien hat also jetzt nicht nur Öl, sondern auch Gold. Und ich dachte, Mensch, wäre ich nur zur richtigen Zeit dort gewesen. Aber dann erinnerte ich mich an diese Wahrheit. Ich sagte, Herr, du hast ihnen diese Güte bereitgelegt. Was ist mit deinem Volk? Und der Herr erinnerte mich an diesen Vers. Der Gewinn der Weisheit ist besser als feines Gold. Viele glauben das gar nicht. Sie sagen, gib mir das Gold. Und Gott sagt, ach ja? Was bringt uns all das Gold, wenn wir im Krankenhaus liegen? Ich habe Gold, aber ich liege im Sterben. Ich habe Gold, aber meine Ehe zerbricht. Ich habe Gold, aber meine Kinder wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe Gold, aber ich bin ständig depressiv, voller Sorgen, voller Angst. Aber hey, ich habe ja Gold. Das, mein Freund, kann ein sehr kalter Partner sein. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Der Teufel hat das Gold nicht in die Erde gelegt. Gott hat es getan. Und warum? Für wen? Wenn du ein Haus baust, für wen baust du es? Für deinen Nachbarn? Für die Kinder deines Nachbarn? Natürlich nicht. Du baust es für dich und deine Familie. Denk mal darüber nach. Warum habe ich dann keinen Anteil an diesem Gold? Vielleicht, weil dein Fokus ganz auf dem Gold liegt. Richte deinen Blick lieber auf Jesus. Denn weißt du was? Gold folgt ihm. Schon bei seiner Geburt kam Gold von weit her, um ihn zu finden. Gold, Weihrauch und die kostbarste Myrrhe jener Zeit. Folge Jesus und das Gold wird dir folgen. Okay. Da predigt er schon wieder über Wohlstand. Ach, was auch immer. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Sieh, das ist die Weisheit. Lesen wir weiter. In ihrer Rechten ist langes Leben. In der Rechten der Weisheit, nicht in der Rechten des Goldes. Es steht hier nicht, wenn du Gold hast, wirst du lange leben. Nein, wenn du Weisheit umarmst. Die Weisheit wird dargestellt wie eine Frau, die man liebt. Umarmt. Amen. Und wenn du sie umarmst, umarmt sie dich zurück. Mit beiden Händen. Amen. Bei solchen Stellen kommen mir direkt alle möglichen Lieder in den Kopf, aber ich beherrsche mich. Weisheit umarmt dich mit der linken und der rechten. Was ist in ihrer rechten? Langes Leben. Du kannst nicht langes Leben haben ohne Gesundheit. Und langes Leben umfasst so vieles. Du kannst vollkommen gesund sein und trotzdem in einen Unfall geraten und sterben. Das ist kein langes Leben. Also in diesem langen Leben ist alles enthalten. Bewahrung, Gesundheit, Schutz. Gott verspricht langes Leben in der rechten Hand der Weisheit und das hat Priorität. Was ist in ihrer linken Hand? Reichtum und Ehre. Reichtum und Ehre sind in der linken Hand. Etwas, das bei Salomo auffällt, er ergriff die linke Hand. Er bekam Reichtum und Ehre, die Segnungen der linken Hand. Er wurde der reichste König aller Zeiten, berühmt in der ganzen Welt. Aber er erhielt nicht die Gaben der rechten Hand. Denn Gott sagte ihm, wenn du auf meinen Wegen wandelst, werde ich deine Tage verlängern. Das war die Bedingung. Die Weisheit bekam er sofort, als er darum bat. Aber für das lange Leben sagte Gott, wenn du mir treu bleibst. Und das tat er nicht. Er folgte den Frauen in seinem Leben und nicht den richtigen. Den teuflischen Frauen. Nicht den guten Frauen, wie wir sie hier haben. She's nothing but a devil woman. In ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege. Das hebräische Wort bedeutet auch Wege des Vergnügens. Und alle ihre Pfade Frieden. Und Frieden heißt im Hebräischen Shalom. Shalom ist nicht nur ein bisschen Ruhe im Herzen. Shalom bedeutet Wohlsein, Wohlergehen, Wohlbefinden rundum. Der englische Begriff Wellbeing wird heute leider von Kosmetikmarken und Wellnessfirmen benutzt. Alles Mögliche wird so genannt. Aber der eigentliche Begriff kommt aus der Bibel. Shalom bedeutet nicht bloß oberflächliches Wohlbefinden. Es bedeutet, nichts fehlt, alles ist geordnet, alles ist gut, alles ist wohl. Amen. Weißt du, das englische Wort Disease, Krankheit, kommt von Dis-Ease. Kein Frieden, keine Ruhe, kein Einklang. Aber wenn du im Einklang bist, bist du in Frieden. Und Shalom beschreibt genau das. Es ist ein sehr reiches Wort. Hebräisch Shalom. Im Griechischen lautet das Wort für Frieden Eirene. Und genau deshalb, wenn der Apostel Paulus Gnade und Friede ausspricht, dann meint er damit nicht einfach nur innere Ruhe. Es ist Shalom, wie es im Alten Testament gemeint ist. Okay? Seid ihr noch dabei? Gut. Also, alle ihre Pfade sind Frieden. Wenn wir die Weisheit umarmen, bekommen wir langes Leben, Reichtum, Ehre, Lieblichkeit und Frieden. Zurück zu Salomo. Da heißt es, und sie brachten jeder sein Geschenk, silberne und goldene Geräte, Kleider und Waffen, Gewürze, Pferde und Maultiere, Jahr für Jahr. Jeder brachte sein Geschenk. Die Leute kamen zu Salomo und sie kamen nicht mit leeren Händen. Jetzt denkst du wahrscheinlich, jetzt predigt er übers Geben. Nein. Nicht vorschnell sein, bitte. Amen. Es geht hier um etwas Tieferes. Die geistliche Bedeutung ist diese. Immer wenn wir zu Jesus kommen, dem wahren Salomo, passiert etwas in uns. Jeder brachte sein Geschenk, bedeutet geistlich gesehen, plötzlich fängt die Gabe, die in dir liegt, an zu fließen. Und was brachten sie? Silber, Gold, fertige Produkte. Niemand bringt dem König einen Rohstoff und sagt, mach du was draus. Nein, das sind fertige Gaben, Kleidung, nicht Stoffballen, sondern fertige Gewänder. Waffen, geschmiedet, einsatzbereit. Gewürze, nicht in ihrer ursprünglichen Form, sondern zermahlen, duftend, verarbeitet, vielleicht sogar in Öl gelöst. Alles spricht vom vollendeten Werk. Die Gabe Gottes in dir ist ein Resultat des vollbrachten Werkes von Jesus. Wenn du Weisheit von ihm empfängst, merkst du oft gar nicht, wie deine Gabe zu fließen beginnt. Du musst sie nicht erzwingen, sie fließt einfach. Pferde und Maultiere, Jahr für Jahr. Pferde stehen in der Bibel oft für Stärke, Maultiere für Sturheit. Aha, also bringe ich dem Herrn meine Sturheit? Nein, nein, das ist so nicht gemeint. Wenn die ganze Szene auf Christus hinweist, dann beziehen wir das auf ihn. Das Bild vom Esel ist hier ein sehr sanftes. Ich weiß, sie können auch sehr stur und rebellisch sein. Und tatsächlich, als der König zum ersten Mal nach Jerusalem kam, ritt er nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Auf dem Fohlen einer Eselin, sagt die Bibel. Wäre er auf einem Pferd geritten, hätte das Gericht bedeutet. Ein Pferd steht für Krieg. Aber der Esel ist ein Bild des Friedens. Und doch hat Israel ihn damals abgelehnt. Aber eines Tages wird der Herr Jesus wiederkommen, und diesmal auf einem weißen Pferd. Nicht bei der Entrückung, sondern bei seiner sichtbaren Wiederkunft. Und dann wird er die Welt richten. Die Bibel sagt, und auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte steht geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und wir werden mit ihm kommen. Das zeigt uns, wir wurden vorher entrückt. Wir werden nicht durch die Zeit der großen Trübsal gehen. Wir glauben an die Entrückung vor der Trübsal. Die Trübsal ist der Tag des Zornes Gottes. Aber durch das Blut von Jesus sind wir vom Zorn befreit. Seid ihr bereit für mehr? Okay, merkt euch das gut. Wir sehen das auch im Neuen Testament, im Kolosserbrief. Da sehen wir die geistliche Realität dieses Bildes. Aber lasst mich euch noch etwas über Josef und seine Traumdeutungen sagen. Manche Leute denken, ja, jede Vision, jeder Traum sei von Gott. Und ich weiß nicht, warum gerade in den letzten 2 Jahren so viele Leute dieser Art zu mir kommen. Sie finden mich. Und dann sagen sie, Pastor Prinz, ich hatte einen Traum. Und die meisten von ihnen sind Online-Zuschauer. Wenn ich sie frage, gehst du in eine Gemeinde? Dann kommt oft, ich schaue online zu. Ich frage mich wirklich, wie viele verschiedene Online-Angebote sie meinen. Sie schauen Liverpool online, ihren Lieblings-YouTuber online, ihren Lieblings-Propheten online und vielleicht auch mal ein paar Ausschnitte von mir, auch online. Ich will mich darüber nicht lustig machen, aber ich glaube fest daran. Wenn du physisch kommst, dann geschieht etwas Tieferes. Es ist ein Ausdruck deines Herzens. Das ist das Haus, in das Gott mich gestellt hat. Und wenn du spürst, das ist nicht mein geistliches Zuhause, dann bitte such dir ein Haus, wo du geistlich zu Hause bist. Denk mal an den verlorenen Sohn. Was hat ihn zurückgebracht? Im Haus meines Vaters haben sogar die Tagelöhner Brot im Überfluss. Das war's. Nicht, ich vermisse Papa, sondern ich habe Hunger. In deinem Fall heißt das vielleicht, ich glaube, ich fliege zurück nach Singapur, weil kein Hähnchenreis auf der Welt so schmeckt wie der Hähnchenreis in Singapur. Was machst du als erstes, wenn du landest? Wenn du landest, was machst du? Ganz egal, wie spät es ist. Du gehst zu deinem Lieblingslokal, oder? Und deine Frau hat vielleicht zu Hause schon alles vorbereitet. Sogar du, Rian. Aber nein, du willst deinen Hähnchenreis. Okay, sorry. Ich weiß, ich predige hier zu Leuten, die es verstehen. Also, Kolosser 2. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Ich habe ja eben erzählt, dass immer wieder Leute zu mir kommen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich das schon erlebt habe. Pastor, ich hatte einen Traum. Und jetzt, wo du hier bist, könntest du ihn bitte deuten? Ich hatte eine Vision und habe das und das gesehen. Und ich sitze dann da, höre zu und... Klar, ich verstehe das schon. Ich heiße ja schließlich Josef. Aber in dem Moment wünsche ich mir manchmal wirklich, ich wäre im Kerker. Aber hey, als Pastor musst du Menschen da lieben, wo sie stehen. Also höre ich zu, mit Geduld. Und wisst ihr was? Ich glaube, der Herr lässt mich solchen Leuten begegnen, damit ich spüre, wie viele so unterwegs sind. Gläubige, gerettet, keine Frage. Doch bei manchen weiß ich nicht, was sie sich geistlich alles reinziehen. Manche essen bei uns im Haus, geistlich gesehen. Dann rennen sie los, holen sich im Internet etwas, das irgendwie christlich klingt, und dann kommen sie zurück mit einem Knochen im Hals. Oder sie sind völlig aufgebläht und dann kommen sie zu mir und sagen, Pastor, kannst du mich mal geistlich rülpsen lassen? Wenn du aber bei uns isst, geistlich gesehen, und ich sage das mit aller Liebe, dann schau nicht auf die ein oder zwei, die vielleicht auffallen, sondern auf die große Mehrheit in unserer Gemeinde. Und die sind stabil, stark, gesund im Glauben. Keiner, wirklich keiner von ihnen würde je sagen, Pastor Prince lehrt, dass Sünde in Ordnung sei. Keiner. Vielleicht gibt's mal den einen oder anderen am Rand. So komische Leute, die Fans von Manchester United sind. Nein, sorry, das nehme ich zurück. Pastor Gabriel ist Man U-Fan. Und ehrlich gesagt, beim letzten Spiel habe ich sogar für Manchester United mitgefiebert. Tut mir leid, Spurs, aber ich habe gedacht, och, die armen Jungs, gebt ihnen einen Sieg. Die erholen sich wieder, keine Sorge. Aber hör mal, du kannst keine Gemeinde beurteilen auf Basis von ein, zwei, drei Leuten, die unzufrieden sind, die rausgehen und dann Schlechtes über die Gemeinde sagen. Weißt du, was du tun solltest? Frag sie, was ist wirklich passiert? Ich sag dir, in 9 von 10 Fällen wurden sie zurechtgewiesen. Aus Liebe. Aber sie wollten es nicht annehmen. Statt in Demut zu sagen, danke, das hilft mir weiter, gehen sie raus. Gekränkt. Und fangen an, schlecht zu reden. Und wenn sie dann anfangen, über die Gemeinde oder über Pastor Lawrence zu lästern, frag sie ruhig. Wurdest du zurechtgewiesen? Ich frage dich vor dem Herrn, wurdest du zurechtgewiesen? Und wenn ja, wegen was? War es eine finanzielle Sache? Was Moralisches? Irgendetwas? Amen. Danke, Herr. Okay. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt. Das Haupt? Christus, von dem aus der ganze Leib, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Ich liebe diese Formulierung, das Wachstum Gottes wächst. Ein Wachstum, das wirklich von Gott kommt. Und wisst ihr, ich habe Mitleid mit solchen Menschen. Viele sind verunsichert. Eine Frau etwa, die mit mir sprach, befindet sich in psychiatrischer Betreuung, wird immer wieder eingeliefert. Und trotzdem fragt sie mich wegen ihrer Träume, überzeugt, sie kämen von Gott. Ich musste ihr liebevoll sagen, diese Träume sind nicht von Gott. Und ich sagte, Schwester, ich wünschte, du würdest dich einfach mal auf solide Lehre einlassen. Es muss nicht mal meine Lehre sein, Hauptsache biblisch, gesund. Und ich weiß, was ich lehre. Deshalb habe ich ihr geraten, hör dir die Predigten an und hör sie dir immer wieder an. Höre zu, höre und höre und höre und vergiss die Träume, vergiss die Visionen. Gott spricht heute am klarsten durch sein Wort, durch das geschriebene Wort Gottes. Halte dich daran. Stell dir vor, ich schreibe dir immer wieder. Doch du liest es nicht. Du antwortest nicht. Ich schreibe dir immer wieder, Nachrichten oder Briefe, ganz egal. So ist es auch mit der Bibel. Gottes Wort ist niedergeschrieben. Doch du liest es nicht. Und dann kommst du nach Singapur zurück und sagst, Pastor Prince, können wir uns mal treffen? Oder du schreibst mir, ich möchte dich persönlich sehen. Was würde ich wohl fragen, ganz ehrlich? Ich würde sagen, warum hast du eigentlich nie auf meine Nachrichten oder Briefe reagiert? Ich wollte einfach deine Stimme hören. Genauso ist es mit vielen Christen. Sie wollen die Stimme Gottes hören, aber sie lesen nicht, was er längst geschrieben hat. Als Jesus dem Teufel gegenüberstand, hat er nicht gesagt, Vater, sprich jetzt zu mir, ich brauche deine Stimme. Nein, er sagte 3-mal, es steht geschrieben. Selbst der Sohn Gottes hat sich auf das geschriebene Wort verlassen. Amen. Und das lehre ich euch, das, was geschrieben steht. Visionen sind nicht unbedingt von Gott. Und dann steht da, dass man nicht von der Gesinnung seines Fleisches aufgeblasen sein soll. Das nennt man Askese. Ein Asket ist jemand, und das war in der Kirchengeschichte immer wieder ein Thema, der sich in einer übertriebenen, selbstquälerischen Art selbst verleugnet. Es geht dabei nicht nur um das Ablehnen sündiger Vergnügungen, das ist gut und richtig, sondern sie gehen darüber hinaus und lehnen sogar legitime Freuden ab, ganz normale, gottgegebene Freuden im Leben, zum Beispiel gutes Essen. Du genießt ein gutes Essen und sie sagen sofort, das ist Völlerei. Du sagst, lass uns ein Fest feiern, und sie reagieren gleich. Du solltest nicht Fest sagen, sag lieber, lass uns eine Mahlzeit zu uns nehmen. Kennst du solche Christen? Hey, lass uns feiern, lasst uns ein freudiges Fest haben. Festmahl? Was ist ein Festmahl? Es gibt ganz legitime Freuden, wie zum Beispiel heute Abend zu sehen, wie Liverpool den Pokal in die Höhe hebt. Vollkommen legitim. Aber dann hört man Leute sagen, schrecklich, ganz schrecklich, weltlich. Doch das sind alles ganz normale, erlaubte Freuden. Doch ein Asket sagt dir, alles, was Freude macht, alles, was dir Genuss bringt, musst du ablehnen. Nur so, sagt er, wirst du geistlich wachsen. Nur so erreichst du ein höheres geistliches Level. Das ist die Lehre des Asketentums. Je mehr du dich selbst verleugnest, desto geistlicher wirst du angeblich. Und dann treiben sie das Fasten auf die Spitze, bis sie so dürr sind, dass sie in der Dusche hin und her laufen müssen, um überhaupt nass zu werden. Manche von euch machen das ja wirklich. Also, lass dich von niemandem um deinen Siegespreis bringen. Lass dir nicht rauben, was Gott für dich vorbereitet hat, das Gute, das Erbe, den Lohn. Und wie versucht das so jemand? Indem er auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Solche Visionen sind nicht von Gott. Sei vorsichtig bei Menschen, die ständig sagen, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt. Wenn ich mit unserem Pastorenteam spreche, sie sitzen alle hier vorne, werden sie dir bestätigen, ich sage fast nie, Gott hat gesagt. Wenn wir verschiedene Sichtweisen haben, sage ich nicht einfach, Gott hat zu mir gesprochen. Und damit ist das Thema erledigt. Denn wenn du das sagst, unterdrückst du jede weitere Diskussion. Aber unsere Pastoren wissen das. Deshalb beten sie mich auch nicht an. Preis den Herrn. Und ich bete sie auch nicht an, vor allem nicht Pastor Mark. Ich bete Jesus an. Wir sprechen miteinander, wir tauschen uns aus. Wo viele Ratgeber sind, da geht es gut, heißt es in den Sprüchen. Und am Ende kommen wir immer zu dem Punkt, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. So treffen wir Entscheidungen. Wenn jemand immer nur sagt, Gott hat gesagt, dann sei vorsichtig. Lass dich nicht einschüchtern. Vielleicht sagt dir jemand, ich hatte eine Vision, ich habe gesehen, wie du nach Land XY gehst. Und du denkst, ich hasse dieses Land. Doch, ich sah dich als Missionar genau dort. Aber du spürst keinerlei Berufung dahin. Wenn Gott dich ruft, wirkt er in dir auch das Wollen und die Freude daran. Und wenn jemand dir sowas prophezeit, dann sag, okay, du hast das prophezeit, dann komm mit, auf eigene Kosten. Komm, komm. Du schickst mich hin, also sag bitte auch, wann ich zurückkommen soll. Ich weiß es ja sonst nicht, oder? Viele wollen anderen etwas prophezeien. Weißt du warum? Weil es ihnen selbst ein Gefühl von Geistlichkeit gibt. Ich habe es oft erlebt, gute Leiter, die bei uns gewachsen sind. Aber einige wenige rutschen in dieses prophetische Übersteuerungsdenken. Sie fangen an, kleine Gruppen von Menschen zu kontrollieren. Ganz ehrlich, das mag ich nicht. Da schreite ich ein. Denn meist geht es auf Umwegen doch um persönlichen Gewinn. Materiell, Einfluss, irgendein Vorteil. Sei vorsichtig. Ich höre Gottes Stimme, aber ich bin sehr bedacht darauf, nicht ständig zu sagen, Gott hat gesagt. Wenn ich mit meiner Frau spreche, und manchmal haben wir leicht unterschiedliche Sichtweisen, okay? Wir streiten nicht. Wir haben einfach verschiedene Blickwinkel. Manchmal erkennt sie meine Weisheit nicht sofort. Und wenn ich dann sagen würde, Gott hat zu mir gesprochen, Schatz. Gott hat gesagt. Darling, God said to me, enough. Schatz, wohin gehst du? Hey, Schatz, komm zurück! Komm zurück! Amen. Lass dich nicht einschüchtern von Leuten, die über dir prophezeien. Vor allem, wenn es Dinge sind, die dir Angst machen. Du kennst diese Art Leute, oder? Vor Jahren gab es in Singapur eine christliche Zeitschrift, die über einen Mann berichtete, der prophezeite, dass die Endzeit in den nächsten Jahren eintreffen werde. Das war, glaube ich, vor über 20 Jahren. Er hatte angeblich eine Vision, dass ein Teil der Offenbarung sich in Singapur erfüllen würde. Und ich weiß noch, wie ich damals in unserer Gemeinde aufgestanden bin und sagte, das ist nicht von Gott. Aber es gab Leute, die ihm folgten. Sie hielten ihn für einen echten Propheten. Und jetzt gibt es einen Manga-Zeichner, der gesagt hat, dass im Juli ein riesiger Tsunami über Japan hereinbrechen werde. Und das hat tatsächlich Auswirkungen. Menschen stornieren plötzlich ihre Flüge nach Japan. Wegen eines Manga-Zeichners. Die Leute rennen einfach Prophezeiungen hinterher. Wenn irgendwo eine Prophetiekonferenz stattfindet, wow, alle strömen hin. Aber schau dir doch die Person mal genauer an. Schau Leute an, die prophezeien, bevor es geschieht. Hat diese Person früher schon Dinge prophezeit, die sich erfüllt haben? Die Bibel sagt im Neuen Testament ganz klar, wer weissagt, der weissagt zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Doch viele dieser heutigen Prophetien hinterlassen das genaue Gegenteil. Sie machen dich unruhig, besorgt, ängstlich. Und das, mein Freund, ist weder Trost noch Erbauung noch Ermutigung. Verstehst du? Und weißt du, woran das liegt? Paulus sagt es im Kolosserbrief, weil sie nicht festhalten das Haupt. Und wer ist das Haupt? Christus. Aus ihm wird der ganze Leib, das sind wir alle, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt. Gott vergleicht uns mit einem Leib. Ein weiteres Bild neben dem von Braut und Bräutigam, das übrigens eine sehr tiefe geistliche Wahrheit über Jesus und seine Gemeinde ausdrückt, ist das von Haupt und Leib. Und das ist ein ganz direktes, intimes Bild. Paulus sagt, das Auge kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Dann entgegnet der Fuß, dann schau mal, wo du hinläufst. Amen. Und genauso wenig kann der Fuß zum Auge sagen, ich brauche dich auch nicht. Dann sagt das Auge, na gut, dann mache ich halt die Augen zu. Mal sehen, wohin du dann läufst und wogegen du stößt. Richtig? Sie streiten, aber sie gehören doch beide zum selben Leib. Wenn der Körper gegen sich selbst kämpft, ist das eine Krankheit. Man nennt das Autoimmunerkrankung. Amen. Wir müssen lernen, reibungslos zusammenzuarbeiten. Aber unser Fokus ist nicht aufeinander gerichtet, sondern auf Jesus. Wir halten am Haupt fest. Und von ihm kommt, was wir brauchen. Weisheit, Versorgung, Kraft. Durch die Gelenke und Bänder, durch die Verbindungen, durch geistliche Beziehungen. Und dann geschieht Wachstum. Wachstum, das von Gott kommt. Dabei ist wichtig zu verstehen, das Haupt ist nicht gleichzusetzen mit dem Hirten. Jesus ist beides, ja. Er ist der gute Hirte. Aber die Bibel benutzt verschiedene Bilder. Wenn die Bibel ihn als das Haupt beschreibt, will sie dir etwas anderes zeigen. Da geht es um göttliche Impulse. So wie dein Körper über das Gehirn Impulse empfängt. Berührst du etwas Heißes, sendet das Gehirn sofort das Signal an die Hand, sich zurückzuziehen. Doch bei einer neurologischen Störung oder einem Schaden im Gehirn spürt man die Hitze vielleicht nicht und zieht die Hand nicht zurück. Verstehst du? Dann fehlt der Impuls, auf den der Körper reagieren könnte. Genauso ist es geistlich. Wer das Haupt, Christus, nicht festhält, empfängt keine göttlichen Impulse. Festhalten am Haupt heißt verbunden bleiben mit Jesus. Ihn um Leitung, Weisheit und Richtungsweisung bitten. Und er gibt dir, was du brauchst. Aber wie mache ich das? Nun, einer der besten Wege ist, dir Jesus anzuschauen. Wer war sein Haupt, als er auf der Erde war? Sein Vater. Schau dir an, wie er mit ihm verbunden war. Es gab eine große Not. Die Menge hatte Hunger, tausende von Menschen. Und ein kleiner Junge kam zu Jesus. Jesus schaute aber nicht auf die Masse oder das große Problem. Er war auch nicht wie die Jünger, die sagten, 200 Denare reichen bei weitem nicht, um jedem auch nur ein bisschen zu geben. Das war rein menschliches Denken. Aber dieser Junge sah Jesus und er brachte ihm seine 5 Brote und 2 Fische. Und trotzdem sagte einer der Jünger, aber was ist das schon für so viele? Doch Jesus nahm das Wenige. Und jetzt aufgepasst. Wie hat Jesus sich mit seinem Haupt, dem Vater, verbunden? So wie wir uns mit unserem Haupt, Jesus, verbinden sollen. Was tat Jesus? Es heißt, und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Was tat Jesus? Er sagte Dank. Übrigens, das ist das einzige Wunder in der Bibel, das in allen 4 Evangelien erwähnt wird. Da muss etwas ganz Bedeutendes drinstecken, das Gott uns zeigen will. Wie aus Mangel Überfluss werden kann. Wie aus etwas, das in den Augen der Menschen wenig ist, mehr als genug wird. 12 Körbe voll blieben übrig. Aus jedem Evangelium sehen wir andere Aspekte. In Markus' Bericht heißt es zum Beispiel zusätzlich, er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf. Ich meine damit nicht, dass du jedes Mal beim Beten deinen Kopf heben musst. Aber weißt du, das griechische Wort für Mensch ist Anthropos. Und das Wort Anthropos beschreibt einen Menschen, der aufrecht steht, mit Blick nach oben. Tiere hingegen schauen nach unten. Wir sind keine Tiere. Gott hat uns aufrecht gemacht, mit Blick zum Himmel. Anthropos. Das ist ein Bild für das Ausgerichtetsein auf Gott. Also, Jesus nahm das Wenige und statt sich zu beschweren, schaute er auf zu seinem Haupt, zu seinem Vater. Und nein, das ist kein krampfhaftes Gebet im Stil von »Ich muss jetzt fest glauben, ganz fest beten«. Nein, es war einfach nur Danksagung. Er sagte Dank, weil er wusste, die Versorgung ist da, vom Vater. Und genauso hältst du dich an deinem Haupt fest. Wenn du Weisheit brauchst, Herr, deine Weisheit. Wenn du Kraft brauchst, Herr, deine Kraft. Selbst wenn du, sagen wir mal, ins Fitnessstudio gehst, wenn du überhaupt gehst, ja, und merkst, heute wird's schwer, dann, Herr, deine Kraft. Ich habe das selbst schon erlebt. Ich hab's gemacht. Ich habe den Herrn gebeten und ich war überrascht, wie viel Kraft kam. Ich erinnere mich an ein Erlebnis mit dem sogenannten zweiten Atem. Das war während meiner Grundausbildung beim Militär. Wir mussten einmal die ganze Insel Pulau Tekong umrunden. Und es war heiß. Ich schwitzte in der Mittagssonne. Und wir rannten und rannten. Ich dachte, ich kann nicht mehr. Viele meiner Kameraden auch nicht. Einige standen schon am Rand, manche hatten sich übergeben. Und ich sagte einfach nur, Herr, deine Kraft. In so einem Moment kann man kein langes, frommes Gebet sprechen wie unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nein, einfach nur, Herr, deine Kraft. Und dann gab mir der Herr diesen Vers. Er kam mir einfach in den Sinn. Sie werden laufen und nicht müde werden. Ich kannte den Vers, aber plötzlich war er da, ganz klar. Der Herr hat ihn in mein Herz gelegt und ich lief weiter. Ich fokussierte mich auf diesen Vers. Und auf einmal war es, als hätte ich eine Grenze durchbrochen. Ich war nicht mehr müde, keine schwere Atmung mehr. Ich lief einfach. Und ich hätte sogar noch schneller laufen können. Und Gott ist mein Zeuge. Ich war fast enttäuscht, als der Ausbilder sagte, stopp. Ich dachte nur, ich hätte noch weiterlaufen können. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas erlebt habe, das weit über meine eigene Kraft hinausging. Weil ich auf ihn geschaut habe. Weil ich ihm einfach gedankt habe. Sie werden laufen und nicht müde werden. Ich erinnere mich an eine andere Begebenheit. Pastor zu sein ist keine einfache Aufgabe, okay? Falls ihr das nicht wusstet, jetzt wisst ihr's. Manche denken, ach, da vorne sitzen und reden. Aber stell dir vor, du musst eine Präsentation oder ein Projekt für deinen Chef vorbereiten. Und die Nacht davor kannst du kaum schlafen. Stell dir vor, dass jede Woche. Und ich mache das seit Jahren. Denk also nicht, das sei leicht. Ich will sicherstellen, dass es wirklich Gottes Wort ist, sein persönliches Rhema-Wort für die Menschen, die zuhören. Und das bringt Verantwortung mit sich. Jedenfalls erinnere ich mich, vor vielen Jahren, die Gemeinde war damals noch kleiner, da kam eine Frau zum Glauben. Sie war mit einem Mann zusammen, aber sie waren nicht verheiratet. Und sie hatte ein Kind von ihm. Und dieser Mann war ein bekannter Gangster, hatte seine eigene Gang, war gewalttätig, auch ihr gegenüber. Aber sie kam zum Glauben in unserer Gemeinde. Und nach ihrer Errettung wollte sie nicht mehr wie früher leben. Sie wollte nicht mehr mit ihm zusammenleben, weil sie nicht verheiratet waren. Also sagte sie ihm, nur wenn du mich heiratest. Das machte ihn so wütend, dass er uns einen unfreundlichen Besuch abstatten wollte. Also kam sie zu uns Pastoren und sagte, er kommt am Sonntag. Damals war Pastor Henry der leitende Pastor. Aber ich sagte, ich kümmere mich darum. Er tauchte tatsächlich unten beim Gebäude auf. Damals waren wir in einem Gebäude der YWCA, einer Organisation für junge Frauen. Vielleicht wollte Gott einfach die ganzen starken Männer ein wenig demütigen. Jedenfalls stand er da, fragte nach dem Pastor, und ich ging runter, um ihn zu treffen. Und als ich ihn sah, seine Faust war geballt, als wollte er gleich zuschlagen. Ich sag's euch, das war so ein Moment, da hätte ich mir gewünscht, ein paar von euch Bodybuildern wären dabei gewesen. Aber ich ging einfach auf ihn zu und er fing gleich an zu schreien. Was wollt ihr von ihr? Was habt ihr mit ihr vor? Ich versuchte ihn zu beruhigen und sagte, lass uns an einen ruhigeren Ort gehen, gleich beginnt der Gottesdienst. Aber er ließ nicht locker. Also nahm ich ihn mit in ein Treppenhaus. Nur er und ich. Rückblickend nicht die klügste Idee. Enge Wände, kein Fluchtweg. Für ihn. Nein, natürlich für mich. Diesen Scherz konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Also kein Fluchtweg für mich. Und ja, ich geb's zu, ich hatte Angst. Seine Faust blieb die ganze Zeit geballt. Er war voller Wut. Was habt ihr mit ihr vor? Er war fast so weit, mich am Kragen zu packen. Und ich schaute ihn an. Innerlich betete ich, Herr, deine Weisheit. Ich brauche jetzt deine Weisheit. Innerlich richtete ich meine Augen auf den Herrn. Damals hatte ich mich gerade intensiv mit dem Thema Weisheit beschäftigt. Also betete ich innerlich ein Stoßgebet, Herr, deine Weisheit. Ich habe nicht wie Jesus buchstäblich zum Himmel aufgeschaut. Und du musst das auch nicht jedes Mal tun. Der Herr zeigt uns einfach damit, wo sein Haupt ist, okay? Woher seine ganze Versorgung kommt, seine Quelle für alles. Und ich sagte, Herr, deine Weisheit. Und sofort wie ein Blitz erinnerte mich der Herr an etwas. Der Mann sah aus wie ein Schauspieler aus einem alten Hindi-Film, den ich früher mal mit meiner Mutter gesehen hatte. Also sagte ich zu ihm, während er noch tobte, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie dieser Schauspieler? Und er stockte. Echt? Meinst du das? Ich sagte, ja, wirklich. Und bevor du jetzt denkst, Pastor Prinz, das war doch nur schmeichelhaft. Nein, es war ehrlich gemeint. Schmeichelei basiert auf Lüge. Aber er sah tatsächlich so aus. Und er sagte, viele meiner Freunde sagen das auch. Und plötzlich taute er auf. Er wurde ruhiger, sagte, ich wollte euch eigentlich gar nicht stören. Ich bin nur wütend, weil sie, naja, du weißt schon. Wir redeten dann noch eine Weile und wisst ihr was? Nicht sofort, aber er kam immer wieder. Und schließlich kam er auch zum Glauben. Er wurde gerettet. Sein Sohn ist heute wahrscheinlich irgendwo in den 30ern. Und soweit ich weiß, sind sie beide immer noch in der Gemeinde. Aber das war knapp. Seine Faust war bereit. Aber Gott sei Dank für seine Weisheit. Gottes Weisheit kann sogar einen Hindi-Film benutzen. Warum nicht? Aber es war nicht meine eigene Idee. Und wisst ihr was? Meine Zeit ist um. Ich muss euch gehen lassen. Also gebt Jesus alle Ehre, ihm allein. Er ist unser Haupt. Haltet euch an ihm fest. Denk nicht, dass Weisheit automatisch in dir ist, sobald du sie brauchst. Wie groß ist seine Güte, die er für uns bereithält? Also geht zu ihm, um Weisheit zu empfangen. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und manchmal genügt einfach ein schlichtes Danke für das, was du brauchst. Denn Danke bedeutet, dass du zu ihm schaust. Du dankst ihm als Quelle deiner Weisheit, deiner Versorgung, deiner Kraft, deiner Nahrung. Halleluja. Falls du noch nicht gerettet bist, vielleicht hörst du das alles gerade zum ersten Mal und weißt noch nicht genau, was du davon halten sollst. Aber eins weißt du, Gott ist real. Und vielleicht hast du ihn gerade eben erlebt. Nun, mein Freund, Christus ist für deine Sünden gestorben. Du hast gesündigt und der Lohn der Sünde ist der Tod. Deshalb sterben Menschen. Aber es geht noch tiefer. Dieser Tod ist auch ein geistlicher Tod, eine Trennung von Gott. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus, sein Sohn, starb am Kreuz und trug all unsere Sünden an seinem eigenen Leib, damit es für uns kein Gericht und keine Verurteilung mehr gibt. Denn Jesus hat all das auf sich genommen, dort am Kreuz. Und am dritten Tag, das ist übrigens das Jahresthema hier in unserer Gemeinde, am dritten Tag hat Gott unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt. Er lebt heute. In all seiner Herrlichkeit und Schönheit sitzt er zur Rechten des Vaters. Und wir kommen zu ihm. Wenn du sagst, ich will, dass meine Sünden vergeben werden, ich will empfangen, was Jesus für mich vollbracht hat, dann sprich jetzt mit mir dieses Gebet. Himmlischer Vater, ich bekenne, dass derjenige zu deiner Rechten, Jesus Christus, mein Herr und mein Retter ist. Danke, Vater. Als all meine Sünden am Kreuz hinweggetan waren, hast du ihn von den Toten auferweckt. Danke, Vater. Jesus Christus ist jetzt und für immer mein Herr. Im Namen von Jesus. Preist den Herrn, steht auf, hebt eure Hände. Diese kommende Woche nehmt Gottes Schutz nicht einfach als selbstverständlich hin. Preist den Herrn, wendet euch ihm zu, auch wenn es um göttlichen Schutz geht. Man sieht bei Salomo, dass er auch Schutz gewährte. Ein Bild auf Jesus. Und Jesus sitzt jetzt in Herrlichkeit auf dem Thron. Ich sehe ihn schön, herrlich. Und im Namen des Herrn Jesus Christus spreche ich seinen göttlichen Schutz aus über euch, eure Familien, eure Lieben, eure Kinder durch die ganze Woche hindurch. Möget ihr vor allem Schaden bewahrt bleiben, vor jeder Gefahr, vor jeder Krankheit, vor allen Mächten der Finsternis. Möget ihr in dieser ganzen Woche immer wieder auf Jesus schauen, ihn festhalten, ihn suchen, als die Quelle eurer Weisheit, eurer Nahrung, eurer Versorgung, die Quelle all des Guten, das ihr braucht. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle sagen: Amen. Gott segne euch. Wir sehen uns wieder.